Enteignet der russische Krupp, der Putilow. Enteignet die Kapitalisten. Verstehen wir zu arbeiten nun für uns selbst? Die alles entscheidende Frage.